Ich begrüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, das ist die heiße Nummer, unter der ihr mich erreicht. 0800 5678 111. Die Telefonnummer kostenfrei für euch. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Simone, 31 Jahre. Ja, hallo Domian. Simone, ich grüße dich herzlich. Was ist dein Thema? Und zwar, Frauen können öfters und viel mehr abspritzen als Männer. Also das ist ja nun wirklich ein Thema, wo ich völlig irritiert bin. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Vielleicht warst du das sogar, bei Wahre Liebe habe ich das Nein, gesehen. Nein, das war ich nicht. Wo lang und breit darüber gesprochen wurde und ich wirklich vor einem Rätsel stehe. Ja, weil keiner kennt es und ich habe mir, also gerade weil es so oft kam jetzt mit Urin und ja. Sex in deiner Sendung und... Aber wir reden jetzt nicht über Urin, ne? Nee, weil ich werde aber so oft verdächtigt, ich gehe mit dem Mann zum ersten Mal ins Bett und er erschrickt, weil keiner kennt es. Von 50 Männern, vielleicht 2 Stück, haben mal was davon gehört. Also beim Orgasmus hast du einen Erguss, so wie ein Mann? Ja. In welcher Menge, so wie ein Mann? Als ob man in der Nacht ins Bett macht. Und was ist das für eine Art von Flüssigkeit? Also das, ich habe gerade lachen müssen, das Wort fiel gerade schon mal, dieses Grafenberg. Und zwar diese Drüse, die heißt nämlich, glaube ich, Grafenberg-Drüse. Ja. Und die Flüssigkeit ist durchsichtig und geruchlos. Durchsichtig und geruchlos. Und es spritzt und sprudelt nur voraus. Das ist ja unglaublich. Aber es ist immer wirklich gekoppelt an den Orgasmus. Ja, das ist, man kann das ist wie 10-mal ein Orgasmus auf einmal. Das ist ein Wahnsinns-Mega-Orgasmus, kann sich nur jede wünschen. Aber du bist auch dann, glaube ich, wirklich eine Rarität, ne? Ja. Ich habe noch nie eine solche Frau kennengelernt, geschweige denn es erlebt. Na, siehst du. Ja. Wie, war das schon immer so, seit der Pubertät bei dir? Nee, erst mit 25. Wie, dann hat die Grafenberg-Drüse plötzlich angefangen zu arbeiten, oder ja, wie? Wahrscheinlich hatte ich den richtigen Mann im Bett. Ja, die Frage, wo sitzt denn diese Drüse und wo genau kommt's raus? Oh Gott, ja, wenn ich das wüsste, ich kann die Männer immer, ja, mit der Hand hinführen. Die müssen halt ein bisschen rumprobieren. Ja. Und dann finden sie die. Also irgendwo so in der Scheide versteckt ist diese kleine Drüse und die legt dann richtig los. Ja, so richtig. Genau. Ramba Zamba. Genau. Wenn du dich selbst befriedigst, hast du das dann auch? Nee. Dann nicht? Nee, also ein Mann, ich kann mich gar nicht selbst befriedigen. Du kannst dich nicht selbst befriedigen? Nee. Warum das nicht? Geht nicht. Ich mag meinen Körper nicht. Ach, Simone. Ja. Du kannst dich nicht selbst befriedigen, aber du hast einen Erguss. Ja. Ja, und da muss dann halt immer ein Mann für her. Ja, jetzt erzähl doch bitte, was die Männer bisher so zu dir gesagt haben, wie die darauf reagiert haben. Ja, total. Die gehen sofort zurück und denken, ich hätte jetzt die angepieselt. Ja, ja. Und deswegen jetzt bei den letzten paar Männern, ich zuerst immer so wie Vorgespräch und lege dieses Buch vor, was es zum Glück zum Kaufen gibt. Ja. Und kläre die erstmal auf. Und da steht halt zum Glück noch drin, besonders gute Liebhaber kriegen das bei der Frau hin und dann fühlen sich die Männer ganz riesig. Aber da steht nicht drin, dass besonders gute Liebhaber das bei jeder Frau hinkriegen. Nee. Das nicht, ne? Also nur bei Frauen, die eine gewisse Veranlagung haben, die Graf Drüsenberg, nee, wie heißt die Graf? Also die Grafenberg. Grafenberg. Die Drüse irgendwie. Genau, also nur die Frauen, die grafenbergische Drüse auch haben. Ja. Ne? Da können die Männer noch was ausrichten. Also ich bin auch gleich zu meinem Frauenarzt, weil ich selber erschrocken war, was das jetzt ist. Man denkt an alles Mögliche, ne? An ja, Krankheiten gar, oder? Ja. Und der hat mich praktisch beglückwünscht, dass ich zu den wenigen, also es müssen wirklich ganz wenige Frauen nur sein, die mir das haben, dass ich zu denen gehöre. Nun, kannst du das vielleicht nicht so richtig abschätzen? Was meinst du, auf wie viel Meter du kämst? Oh je. Also ich denke immer, ich habe mir schon einen Witz draus gemacht, bin davor auf die Waage gestanden und danach auch und ich habe immer gedacht, da müssen 2 Liter weg sein. Ja, das ist übertrieben, glaube ich. Aber jetzt. Aber ich habe es gedacht, weil es ist wirklich so ein riesen Fleck. Also wir müssen auch 1000 Handtücher ins Bett legen und trotzdem geht's noch durch. Haben die Männer sich denn mittlerweile arrangiert und haben sie das vielleicht mittlerweile sogar lieben gelernt an dir und mit dir? Ja, also ich habe gerade leider keinen Mann, aber die, mit denen ich das erlebt habe, die waren total begeistert. Nachdem du sie dann aufgeklärt hast. Ja, aber wirklich erst nachdem. Ich überlege gerade, wie ich das finden würde. Ich wäre, glaube ich, natürlich auch... Ja, nein, nein. Also erstmal wäre ich schon auch irritiert. Nach einer gewissen Zeit würde ich dann aber auch denken, warum nicht? Ne? Es ist ja ein Ausdruck großer Erregung. Ne? Mhm. Und letztendlich dann auch ein Kompliment für den Mann. Ne? Ja, aber nur was der Riesennachteil ist, so früher hat man es auch mal gern im Freien oder im Auto oder so. Mhm. Und wegen dieser Riesensauberei, weil ich kann das halt nicht stoppen. Also ich habe mich da nicht so im Griff wie jedermann. Im Auto natürlich nicht, aber im Freien kannst du es doch machen. Also der Waldboden wird es schon vertragen. Ja, aber das läuft einem ja über, das spritzt ja geradezu weg. Das spritzt ja überall hin. Also ich glaub's dir schon. Ich hab das, wie gesagt, im Fernsehen mit großer Skepsis verfolgt, diesen Bericht, und dachte mir, na, ist das jetzt wieder irgendein neues feministisches Thema? Nach dem Motto, wir können das auch, wir haben diese Fähigkeiten auch. Wir sind besser. Ihr seid noch besser. Ja. Dann beglückwünsche ich dich zu deiner Grafendrüse da. und hoffe, dass du immer auf Männer triffst, die das auch richtig dann genießen können. Oh ja. Oh ja. Im Moment bist du solo. Ja. Was meinst du, wie viele Leute hier jetzt anrufen, wie viele Männer und die gerne Simone kennenlernen wollen? Ja, gib meine Telefonnummer weiter. Um dieses Phänomen mal zu erleben. Ja. Aber es geht nicht mit jedem wahrscheinlich, ne? Ich muss das, also die erste paar Mal klappt es vielleicht nicht, aber ich tue das so lange den Weg weisen und dann funktioniert es. Tolle Sache. Ja. Danke für deinen Anruf und dass du es aufgeklärt hast. Das ist wieder ein Stückchen Aufklärung mehr, welches hier in unserer Sendung stattfindet. Ja. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen das überhaupt noch nie gehört haben. Und vielleicht weiß dann der nächste Mann, wo ich habe, weiß schon Bescheid und ich brauche nicht mehr die Zukunftsausholen. Genau, das ist der gute Nebeneffekt. Ja. Alles Gute. Okay, tschüss, danke. Simone. Tschüss. Monika, 48 Jahre alt. Genau, hallo. Ja. Und hier ist die Monika. Grüß dich, Jürgen. Hallo, Monika. Ich sehe dich jetzt im Fernsehen und ich habe ein ganz anderes Thema. Ja. Ich habe am 11. Mai meinen Lebensgefährten verloren. Wann hast du den verloren? Am 11. Mai. Mhm. Wir haben am Freitag Trauerfeier und er ist in meinen Armen verstorben und auf eine ganz schlimme Art und Weise. Schlimm in der Form, dass er schwer herzkrank war. Wie alt war er? 43. 43, mhm. Ja. Und er hatte mit 10 Jahren die erste Herzklappe bekommen, mit 20 die zweite und sollte jetzt am 16. Mai zur dritten Operation, hat davor sehr viel Angst gehabt. Mhm. Ja, und ist dann mit Erbrechen und Blut in meinen Armen dann verstorben. Es ging sehr, sehr schnell und ich... Zu Hause? Zu Hause bei mir, ja, richtig. Und ich habe halt auch ein sehr großes Problem damit, das alles zu verarbeiten. Mhm. Weil es ist sehr schmerzhaft für mich und es war eine sehr intensive Beziehung, weil wir beide schon nicht mehr so jung waren, wie halt von jungen Menschen immer gesprochen wird. Mhm. Und wir hatten halt den Versuch gestartet, das gemeinsam das Alter zu erreichen. Mhm. Und wir wollten auch Ende des Jahres heiraten und deshalb tut es auch sehr weh. Ja. Habt ihr viel über den Tod gesprochen vorher? Ja, wir haben über Operationen gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, ob er es überstehen würde oder nicht. Mhm. Und das war halt das, was für uns beide sehr schmerzhaft war, weil ich wusste auch, dass er sehr viel Angst davor hatte. Mhm. Was hatte er denn für eine Meinung über das Sterben und über den Tod? Hatte er auch große Angst vor dem Tod? Er hat große Angst davor gehabt und er hat aber auch Angst gehabt, dass er die Operation nicht überstehen könnte. Mhm. Und das war halt für uns beide ein großes Problem. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein, wir beide nicht, aber er hat Kinder aus erster Ehe von 6 und 10 Jahren. Die waren auch bei mir zu Hause. Also insofern war das auch gut geregelt. Mhm. Auch mit der noch Ehefrau. Ja. Das war ein sehr gutes Verhältnis. Das Verhältnis ist gut? Ja. Ja. Mhm. Ist heute noch sehr gut. Ja. Die Situation... Als er in deinen Armen gestorben ist, warst du da alleine in der Wohnung mit ihm? Ich war ganz allein, ja. Mhm. Ich war ganz allein. Wie lange hat der Sterbevorgang gedauert? Ich glaube, nach meinem Wissen keine 30 Sekunden. Ach so, so schnell. Weil es hat einmal, wie soll ich sagen, 1 Liter Blut erstmal. Und dann dieses Wort, Schatz, ich muss jetzt sterben und dann dieses Absacken und ich konnte nur noch festhalten und warten, bis das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und das war für mich halt diese hilflose Situation, wo ich nichts mehr tun konnte. Ja. Und das, was meinst du mit ein Liter Blut? Hat er das erbrochen, oder? Ja, erbrochen, ja, weil die Hauptschlauchart über dem Herz geplatzt war. Und das wusste ich ja durch diese Untersuchungen, die vorab erfolgt sind. Und ich war halt hilflos und ich konnte halt gar nichts tun. Nun waren diese 30 Sekunden vorbei. War dir da klar, dass er gestorben war? Er war gestorben, ja. Was hast du gestorben. Was hast du da gemacht? Ich habe ihn festgehalten, bis die Ärzte da waren. Du hast dann einen Arzt angerufen? Ja, ich habe noch mit einer Hand Arzt angerufen und mit der anderen Hand habe ich ihn festgehalten. Was anderes konnte ich ja nicht tun. Hm. Es gab mir auch keine Möglichkeit, was anderes zu tun. Und dann haben die Ärzte ihn mitgenommen, der Krankenwagen? Naja, später. Es kam noch ein Fahrrad dazu und noch zwei Notärzte, weil eine Reanimation ja angesagt war, aber aus dem leeren Herzen kann man nichts mehr holen. Ich hab's ja gewusst. Das war am 11.05., also vor ein paar Wochen erst. Richtig. Wie hast du dann die Beerdigung verkraftet? Die kommt am Freitag. Ach, die war ich noch gar nicht. Ich habe ihn nochmal aufbahren lassen, dann am Freitag vor einer Woche. Und das war halt mein Leben. Wir wollten beide neu anfangen und was für Pläne hattet ihr? Wir hatten uns das Gastfest vorgenommen und es sollte auch so sein. Ich hatte mir einen Heiratsantrag gemacht und ja, was soll ich da noch groß so sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Menschen, die wissen, dass sie die Hauptschlagadern sich erweitert haben und perforiert sind, dass sie da nicht warten sollen. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte, weil ich machst du dir Vorwürfe, dass du das nicht... Ja, sicher. Ich wollte mit ihm in die Klinik fahren und da hat er mir auf die Bremse getreten im Auto und hat gesagt, jetzt noch nicht. Ich hätte gerne was für getan. Ich hätte auch mein Herz für gegeben, aber ich konnte es nicht mehr. Warum hat er da auf die Bremse getreten? Hat gesagt, er hat Angst gehabt, dass er im Rollstuhl sitzt. Ach so. Was ja auch verständlich ist. Ja, auf der einen Seite ja, aber mit 43 Jahren, denke ich, und der Professor hatte uns auch 95% gegeben, wenn er gleich geblieben wäre. Gehen jetzt so Gedanken in dir um, dass du dir ich sagst... Ich fühle mich schuldig, ja. Aber wiederum hast du auch seinen Willen respektiert und akzeptiert, ja, ne? Was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Man kann ja auch keinen Menschen, der so schwer krank ist, zu einer solchen großen Operation zwingen und hindrängen, das geht ja auch nicht. Das wollte ich ja auch nicht. Ich habe es nur auf die gute Art versucht. Ich habe versucht, das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ich habe es versucht, auf ernste Art und Weise zu tun. Es hat alles nichts genutzt. Am Ende stehe ich wieder alleine und ich wollte eigentlich gerne, dass es auch so wird, wie wir es uns vorgenommen hatten. Und deshalb fällt es mir auch so schwer. Hast du Menschen, mit denen du deine Trauer teilen kannst? Meine Tochter, ja. Deine Tochter? Ja, meine Tochter. Ist ein sehr, sehr lieber Mensch, hat mir sehr viel geholfen. Also das ist deine Tochter auch aus einer anderen Beziehung? Aus meiner Ehe. Aus deiner Ehe. Aus meiner Ehe, ja. Und sie hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also wenn ich sie nicht gehabt hätte, dann... Ich weiß natürlich, ich habe Valium-Spritzen bekommen um wieder auf die Beine zu kommen, weil ich... Ich glaube, dass diese Tage jetzt für dich die absolute Hölle sind, ne? Das ist schlimm, ich mache mir selber Vorwürfe. Also du machst dir Vorwürfe, du hast eine ganz große Trauer zu verwinden. Ja. Es geht wahrscheinlich auf und ab und die Zustände wechseln wahrscheinlich von einem Extrem... Von einem Tag zum anderen, richtig. Ja. Kannst du schlafen? Nein. Nein, kann ich nicht. Ich glaube auch, dass ich in den drei Wochen um 10 Jahre gealtert bin. Ich kann mich nicht mehr sehen, aber das ist ja nicht das Wichtigste. Ich habe halt... Bist du berufstätig auch? Jetzt nicht mehr. Meine Perspektive ist damit kaputt gegangen. Inwiefern? Weil er ein eigenes Geschäft hatte. Und das wollte ich, um ihn zu entlasten, übernehmen. Und meine Tochter hat bei ihm auch schon zeitweise gearbeitet. Was für ein Geschäft war das? Das ist Bürotechnik. Und das kannst mit du. Mit Computern und das allem. Das kannst du jetzt nicht weiterführen. Nein, kann ich nicht. Ich hätte es gerne gemacht, aber. Stehst du jetzt auch existenziell vor großen Problemen, materiell? Mit sehr großen. Das auch noch. Sehr große, kommt auch noch dabei. Tauschst du dich auch mit seiner ehemaligen Frau aus jetzt? Ja. Schon? Ja, schon. Mhm. Also das Verhältnis ist sehr gut, schon durch die Kinder, die sind 6 und 10 Jahre alt. Und also da ist keine Eifersucht mehr zwischen den Frauen? Nein, nein, nein, gar keine. Mhm. Gar keine, überhaupt keine. Das ist ein richtig gutes Verstehen. Und das finde ich auch gut so, das habe ich aber selber auch aufgebaut. Mhm. Also ich frage das auch, um noch rauszukriegen, welche Ansprechpartner du neben deiner Tochter hast. Weil in dieser Zeit letztendlich helfen kann einem niemand. Aber ein bisschen lindern den Schmerz kann. Ich habe seit 6 Jahren eine sehr gute Psychologin an meiner Seite. Ah ja. Mhm. Weil ich war einmal 11 Wochen in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Weil durch die Umstellung von West oder von Ost nach West ist mir das auch sehr schwer gefallen. Mhm. Und dann hatte ich halt einen Partner, der mich nur benutzt hat. Mhm. Und bis ich davon wegkam, dann wollte ich halt keine Beziehung mehr. Mhm. Und deshalb war das für mich jetzt ein neuer Anfang. Das heißt, du hast jetzt auf jeden Fall aber auch eine Fachfrau. Aber eine sehr gute. Was ja auch sehr hilfreich ist und wichtig ist für dich, gerade im Moment. Ja, schon. Hast du jetzt große Angst vor der Beerdigung? Ja, habe ich. Weil ich habe zur Aufbahrung gesprochen, selber eine Rede gehalten und die habe ich auch mit dem Pfarrer abgesprochen, dass ich das auch am Freitag wieder tun werde. Mhm. Weil es fühlt sich keiner von den Geschwistern dazu in der Lage und da ich halt doch die Frau bin, die im Prinzip die kürzeste Zeit, aber die intensivste Zeit mit ihm zusammengelebt hat und ich werde das auch machen. Mhm. Ich werde mir am Freitag die Spritze noch holen und dann... Um etwas beruhigter zu sein? Um das auch durchhalten zu können. Mhm. Ja. Gibt es einen besonderen Wunsch, den er hatte vor seinem Ableben, den du ihm erfüllen möchtest? Er war für mich da und ich möchte jetzt für ihn da sein. Und was bedeutet das für dich? Dass ich jederzeit und alles für ihn tun werde, egal in welcher Form. Er ist für mich nicht gestorben. Mhm. Er ist für mich immer noch präsent. Was heißt das, Monika, dass du alles für ihn tun wirst? Ich werde ihn in meinem Herzen behalten. Mhm. Und ich werde versuchen, das wahrzumachen, was er sich vorgenommen hat. Mhm. Nur auf meine Art. Ja. Also du meinst, so wie er sich das Leben noch vorgestellt hat, dass genau. du das quasi... dass du ihn in Gedanken hast und das dann für dich verwirklichst, aber quasi er ist in deinem Herzen dabei. Richtig. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Mhm. Weil ich glaube, dass er würde so sehr wollen, dass du nach einer gewissen Zeit wieder gut lebst. Ne? Mhm. Er will bestimmt nicht, dass du die nächsten 20 Jahre nur weinst. Das will er nicht. Das ist schwer. Ja. Jetzt ist das schwer zu verarbeiten. Aber diesen Ansatz, den finde ich sehr, sehr, sehr respektabel, dass du sagst, ich werde das machen, was er so sich noch vorgestellt hat. Ja, ich denke, ich kann das auch. Weil und daraus wirst du auch die Kraft schöpfen, Monika. Mhm. Nämlich, weil er es wollte. Mhm. Und immer wenn du wieder traurig bist, wirst du daran denken, er wollte es so und wirst dich überwinden können, vielleicht wieder einen neuen Schritt ins Leben zu machen. Ich denke, er wollte auch nicht, dass ich traurig bin, ja. Weil wir hatten beide eine Vergangenheit, die nicht so besonders schön war. Und das hat uns irgendwo, wir haben mitunter Tage lang gesessen und haben gesprochen, beide miteinander. Mhm. Weil ich habe immer gedacht, wenn man älter ist, dann muss man miteinander reden, Entschuldigung, auch rauszufinden, was den anderen beschäftigt, was ihnen wehtun könnte. Oder es war ein sehr einfühlsames und wie gesagt ein sehr intensives Zusammensein und deshalb tut es ja auch so weh. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz normal und ganz richtig, dass du jetzt so sehr traurig bist und so viel Schmerzen empfindest. Aber es ist keine endgültige Verzweiflung. Ich weiß nicht, momentan kann ich noch nicht damit umgehen. Nee, kannst du noch nicht. Aber du hast ihn im Herzen und seinen Willen. Richtig, ja. Und das ist das Licht ganz fern im dunklen Tunnel. Das ist das Licht. Liebe Monika, ich möchte dir von Herzen mein Beileid aussprechen, von ganzem Herzen. Und möchte dir anbieten, wenn du das gerne noch möchtest, vielleicht noch so ein kleines Nachgespräch zu führen mit meiner Psychologin, mit der Elke. Würde mir gut tun, ja? Glaube ich schon. Dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche dir alles Gute für deine Sendung. Ja, und ich wünsche dir für... Ich gucke seit Jahren ja, bin ich schon dran. Ich wünsche dir für Freitag viel, viel Kraft. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Monika. Kann ich brauchen. Ja. Jo, danke. Tschüss. Tschüss, soll ich jetzt auflegen? Genau, leg mal auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 33 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 44 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live. Und das ist wieder Fernsehen mit Domian, der Telefontalkshow vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln. Heute Nacht könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt schon mal der Hinweis, morgen sind wir nicht da, weil hier in Nordrhein-Westfalen Feiertag ist und die nächste Domian-Show, die ist dann wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Faxnummer sage ich euch auch noch, 0800 5678 110. Herzlich willkommen, Wiebke. Wiebke ist 26 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Fällt mir jetzt schwer, nach diesem traurigen Thema, ja, dir mein Gedicht vorzulesen, das ich extra für dich geschrieben habe. Aha. Mhm. Ein Gedicht extra für mich? Jawohl. Aha. Ja, ich schreibe also öfters Gedichte. Wie komme ich zu der Ehre? Ja, wir sehen dich so gern und schon 3 Jahre. Ist das wahr? Ja. Wer ist denn wir? Mein Mann und ich, Markus und ich. Ich grüße den Markus. Markus, wirst gegrüßt. Zurück. Dankeschön, vielen Dank. Und zwar, jetzt lese ich dir es gerade mal vor. Ja. Lieber Domian, wir schauen dich nun das 3. Jahr und sagen einfach wunderbar. Ein steiler Typ, ein toller Mann, da schaltet man um 1 gern an. Du hörst dir an, mal Glück, mal Leid, doch zum Nachdenken brauchst auch du die Zeit. Durch deine tollen Tipps und deinem guten Rat schreiten viele dann erleichtert zur Tat. Nebenbei 2 tolle Bücher, bei denen man braucht viel Taschentücher. Extreme Leben und Jenseits der Scham, aus dem Leben geschrieben, man nachdenkt, wie viele Menschen sind doch arm. Auch Hella von Sinnen lieben wir sehr, ist bei dieser Frau ja auch nicht schwer. Bleib uns noch lange erhalten, dann werden wir ewig beim WDR einschalten. Jürgen, du bist unser größter Schatz, bleib noch ewig auf deinem Platz. Ich bin ganz gerührt, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr, sehr herzlich. Gern geschehen. Sehr herzlich, sehr schön geschrieben. Ja, habe ich abends mal gemacht, so nach der Sendung. Ja, ich bin ja immer ein bisschen peinlich berührt, wenn so viel Lob kommt. Das ist aber berechtigt. Das ist aber sehr nett. Echt berechtigt. Also ich habe es jetzt schon so vielen Freunden auch gesagt, Mensch, guck dir den mal an, weil es so spät ist. Ja, ne? ja. Aber es schalten wirklich schon viele ein. Ja. Und ich muss auch immer wieder sagen, wenn ich nicht gucken kann, nehme ich mir es auf und gucke dann morgens an oder so. Also ist schon super. Das ist sehr nett und ein super schönes Kompliment, über das ich mich wirklich sehr freue. Freut mich. Eine ganz tolle Sache. Mhm. Und ich würde dann sagen, bleibt uns treu. Auf jeden Fall. Markus und Wiebke und all die anderen. Alles klar. Und alles Gute von Herzen. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Und bleib so, wie du bist. Bist super. Tschüss, Wiebke. Tschüss. Tschüss. Wie nett. Wie nett. Wie nett. Gabi, 44. Hallo? Ja, hallo Gabi, schönen guten Morgen. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, ich bin sehr erstaunt über dich. Also du weißt sehr viel, kannst vielen Rat geben und ich finde deine Sendung einfach super, aber heute hast du mich enttäuscht. Und zwar insofern, dass du eigentlich doch nicht... Lass mich raten, um was es jetzt geht. Ich bin sicher, du wirst jetzt auf Simone ansprechen. So ist das. Auf das Abspritzen. So ist das. Ich habe immer gedacht, du weißt eigentlich alles und bist über alles gut informiert. Nein, ich weiß nicht alles. Wer bin ich denn? Sicher, ganz klar. Ganz alles kannst du nicht wissen. Die Sendung habe ich nicht verfolgt, weiß ich leider nichts von. Ich habe wohl ein Video, wo auch alles drüber berichtet wird. Also direkt ein Pornovideo, muss ich dabei sagen. So. Ich war sehr neugierig nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Also wie schon gesagt, ich bin ja nun schon 44 und ich habe mit 14 Jahren darin mein erstes Erlebnis gehabt, worin ich aber noch nicht wusste, was mir da passiert ist. Denn ich bin also unter Tränen ausgebrochen, weil das ganze Bett patschnass war und ich überzeugt war, dass ich reingepinkelt habe. Ja, ja. Mit 14 Jahren, also mit der Pubertät ja, kam das? Ja, zwischen 14 und 15. Wie kam das? Beim Selbstbefriedigen oder wie kam das? Einfach so? Nein, ich hatte einen Hotelier kennengelernt, der mir so im Winter sein großes Hotel zeigte und eben meinte, ich sollte mich da mal auf so ein Bett legen und so völlig entspannt dabei bleiben. Und der Hotelier hat dich im zarten Alter von 14 Jahren verführt? So ungefähr, und ja. Und dann ist es schon passiert? Da ist es dann das erste Mal passiert und ich war auch, also ich habe nur geweint, ich habe gesagt, also ich habe ins Bett gemacht, nein, sagte er zu mir, das wäre nicht so und ließ mich in diesen Trauer, sage ich mal so, nach Hause gehen. Ach, der Hotelier wusste Bescheid? Wahrscheinlich, nämlich. Also denke ich mal, wenn ich heute drüber nachdenke. Denn war der besser informiert damals, als ich das bin? Wahrscheinlich. So, ich hatte bis dahin auch nie was davon gehört. Also erst Jahre später in der Ehe erlebt sich das dann noch einmal. Ach so. Und ja, vielleicht noch nicht so unbedingt bewusst, aber ich verfolgte da schon einige Medien, wo etwas bekannt gewesen ist. Viel intensiver habe ich das dann erst in meiner zweiten Ehe erlebt, mit meinem Ehemann, wo es dann nachher also echt zum Spaß und zum Dauerakt wurde. Und wo ich sagen muss, also es kostet einige Matratzen und Bettwäschen. Ich muss aber dabei sagen, ich kann es selbst machen. Ja. Ich kann es von außen her steuern. Ja. Das heißt, also es muss nicht unbedingt im Innenbereich passieren. Und um mal das Gefühl zu beschreiben, was ja praktisch kurz hinter der Clotilde, wie heißt das? Naja, hinter dem Kitzler liegt da. Wir zahlen heute die Worte so spät nicht mehr ein. Und das ist so, dass es ein Gefühl ist, als würde sich tatsächlich eine Blase füllen. Also als wenn man tatsächlich auf Toilette müsste. Ja. Und dann ist es auch nicht mehr zu bremsen. Kommt es schussartig ein nach dem anderen. Das heißt also, ist das Ding in Gange, ist es kaum zu bremsen. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass viele Männer es nicht unbedingt wissen oder unangenehm empfinden würden. Denn haben sie diesen Punkt entdeckt oder diese Bekanntschaft gemacht, dann sind sie drauf und dran, das Ding also auch wirklich, ich sag mal, auszupressen. Ja klar, wenn man die erste Irritation überwunden hat, nachdem man das erfahren hat, ist das natürlich eine schöne zusätzliche Spielart der Sexualität. Wenn ich es merke, dass es also losgeht, dann sage ich schon immer vorsichtig, du erreichst meinen G-Punkt und dann merkt man die Reaktion ja. Und manche sind da natürlich dann neugierig oder fragen auch was und dann sag ich, du, also das und das kann jetzt passieren. Und dann legen sie es auch drauf an und wollen jetzt wissen, was passiert denn da auch. Also du hast gar keine großen negativen Erfahrungen gemacht mit Männern diesbezüglich? Kann ich nicht sagen, nein. Also ich habe meinen Mann mal betrogen, muss ich leider zugeben. Und da habe ich also auch gar keine Rücksicht genommen. Ich habe es also einfach lassen laufen. Ja. Und es hat ihm nichts ausgemacht. Da du es auch selbst machen kannst an dir, du hast es gerade beschrieben, kannst du ja auch sagen, wie weit so die Schussweite ist. Wir wollen es uns ja genau vorstellen. Schussweite, also... Einen halben Meter, Meter? Also von Metern kann man nicht sprechen. Es kann also durchaus sein, wenn ich, also ich sag mal jetzt in einer Liegeposition bin, dass ich also auch meine Beine, also zum Beispiel die Kniescheibe vollkommen treffen würde. Naja, das ist ja dann schon ganz gut. Das hängt, also die Schussweise kann man eigentlich so gar nicht direkt dazu sagen. Das hat mit dem Spiel zu tun. Ja. Von mir aus der Finger jetzt drin ist oder wie auch immer man das jetzt gerade macht und von der Haltung und von der Stellung hängt es ab, wohin es tatsächlich geht. Das kann also auch nur rauslaufen. Ja. Ist nicht durchaus gesagt. Es ist ja wirklich erstaunlich. Man fragt sich ja dann, wo sammelt sich diese Flüssigkeit? Ja. Ne? Ja, das weiß ich leider auch hat, nicht. Hat ein Gynäkologe vielleicht dir das mal erklärt? Also nein. Nein. Aber ich weiß, also zum Beispiel auch durch den Film und eben auch durch Medien und so weiter, durch das verfolgt habe, ist es ja ein Herr Grafenberg, der dieses... Grafenberg war es, ne? Genau, der dieser G-Punkt, daher ja auch das Wort G-Punkt, Grafenberg, die Abkürzung, eben irgendwie irgendwann entdeckt hat. Und ich muss sagen, für eine Frau, die das erleben kann, ist das wunderbar. Ich kann zum Beispiel auch sagen, als wir diesen Film in der Gemeinschaft anguckten und auch mein Bruder dann dachte, diese Frau heißt übrigens auch Simone, deswegen dachte ich, es wäre Simone, die angerufen hat. Naja, da hat er jedenfalls maßlos gesucht. Er hat es nie gefunden bei ihr. Inzwischen sind die geschieden und sie hat einen Partner und mit denen erlebt sie es auch. Also ich bin ganz sicher, dass heute Nacht noch sehr viele Frauen nach ihrem G-Punkt suchen oder nach der Grafenberg-Drüse suchen, um es vielleicht auszuprobieren. Aber es ist auch nicht so kompliziert. Es liegt ja praktisch unmittelbar hinter diesem Kitzler. Also hättest du denn ein Tipp jetzt, wenn eine Frau das noch nicht entdeckt hat, wie man das herauskitzelt, ja so im wahrsten Sinne des Wortes? wie man das rauskitzelt. Also ich kann es mit einem Finger nicht herauskitzelt bekommen, sage ich mal ganz ehrlich. Aber man muss es auf eine Art Druck machen. Es ist ein Druck, der darauf ausgeübt wird. Aber es könnte ja wirklich auch sein, dass es nur bei einigen Frauen funktioniert. Ne? Ich glaube das gar nicht mal unbedingt. Dann wäre es doch viel verbreiteter, wenn das bei allen Frauen so wäre. Ja, vielleicht sind die Männer zu einfallslos und suchen nicht mal wirklich. Naja, aber die meisten Frauen, wie gesagt, die wissen das ja von sich auch nicht. Und die haben sich ja so auch noch nicht entdeckt. Ne? Ich vermute mal, die Frauen verkrampfen sich, weil sie das Gefühl haben, dass sie auf Toilette müssen. Wie ich schon sagte, das ist ja ein Gefühl, als wenn man urinieren muss. In dem Moment, es fühlt sich wirklich eine Blase und dann ist dieser Kampf gelöst, kann man nichts mehr machen, dann passiert es halt einfach. Also der Herr Grafenberg kommt zu Ruhm und Ehre, ne? Also ich genieße das, wenn ich die Gelegenheit habe, einen guten Partner habe, der mir das also so präsentiert. Also das war weiter noch sehr aufschlussreich. Du hast uns noch mehr Informationen jetzt gegeben. Sehr interessant. Ich hoffe es. Ich hoffe auch, dass du mehr Informationen kriegst. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, meine Kassette zu überspielen. Ja. Aber wenn ich sie habe, werde ich sie irgendwie zukommen lassen. Ich werde jetzt bestimmt versorgt, wie ich meine Zuschauer und Zuhörer kenne, mit Informationen die nächsten Wochen und Tage. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Und viele schöne G-Punkte noch. Ich werde an dich denken beim nächsten Mal. Ja, bitte. Tschüss. Christian, 27 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Was ist dein Thema? Ja, und mein Thema ist, ich habe ein ganz großes Problem beim Sex. Und zwar knüpft das an, das war im Endeffekt der Grund, warum ich dann oder der Auslöser, warum ich angerufen habe, an die Frau, die gerade angerufen hat. Du hast keinen G-Punkt. Nein. Nein, bei mir ist es so, ich habe Stuhlgang. Mhm. Beim Orgasmus. Immer? Nein, aber oft. Kommt drauf an. Also die normale körperliche Reaktion ist, dass da beim Orgasmus sich auch die Enddarmmuskulatur zusammenzieht und dass sie nicht aufgeht. Tja, also bei mir scheint das nicht so zu sein. Wann hattest du das zum ersten Mal? Oh Gott. Tja, das liegt jetzt, ja, ist so ungefähr 4 Jahre zurück. Wann genau, weiß ich nicht. Wie war die Situation? Das war auch beim Sex, auf einer Party. Und war halt eben eine Etage höher im Zimmer und das war die Hölle, ne? Ich meine, kannst du dir ja die Reaktion vorstellen. Beschreib doch mal, wie du hast dann also wirklich direkt beim Orgasmus hat sich der Darm geöffnet. Ja, ja. Wie hat die Frau reagiert, das Mädchen? Ja, ist vor Ekel weggelaufen, nicht? Ich meine, das ist echt normal irgendwo. Wie viel Mal ist das jetzt seitdem noch passiert? Mal 10 Mal. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nicht mehr seit heute. Seit heute nicht mehr? Ja. Wie lange warst du in der Beziehung? 6 Monate. Hat das damit zu tun? Ja. Ganz eindeutig. Hat sie das so formuliert? Ja. Ich verstehe. Was hast du dagegen unternommen bislang? Tja, eigentlich gar nichts. Das verstehe ich nicht. Ja, was soll ich denn machen? Hast du das auch beim Onanieren? Nein. Das ist nur, wenn du mit einer Frau schläfst. Ja. Und da eben auch nicht immer. Auch es kommt drauf an, wie gut es halt ist. Also je ekstatischer, desto größer die Gefahr, dass es passiert. Ja. Ich frage dich, dass du nichts unternommen hast. Insofern, das Erste, was ich machen würde, wäre, ich würde mal zu einem Urologen gehen, dem das Problem schildern. Ja, ich... Ich habe schon mal überlegt, meinen Hausarzt drauf anzusprechen. Zum Beispiel? Ja, aber jetzt ist die Sache, das ist so seit Ewigkeiten bei uns in der Familie und man kennt sich auch privat und... Ja, dann geh nicht zu dem Hausarzt, dann geh zu einem anderen Arzt. Ja. Ich würde auch wirklich erstmal zu einem Urologen gehen und mit dem das mal besprechen. Vielleicht gibt es da Erfahrungswerte, vielleicht kann man da irgendetwas machen. Vielleicht ist es ein organisches Problem, das muss erstmal abgeklärt werden. Ich vermute, dass es ein psychologisches Problem ist. Das heißt, dann müsstest du dich mit einem Psychotherapeuten unterhalten, aber du musst irgendwas unternehmen. Verstehe ich nicht, wenn man sowas hat, dass man 4 Jahre damit rumläuft und das ist doch... Ich hab's mir, was heißt nicht eingestehen sollen, aber irgendwie so... Ja, aber gut, ich stelle mir vor, dass du dann niemals entspannt mit einer Frau schlafen kannst, weil du immer die Angst hast. Hab ich auch nicht. Das ist so oft jetzt schon passiert und das muss doch jedes Mal dann die Hölle gewesen sein im Bett. Ja, ich meine sicher. Beschreib doch, wie die Frauen dann reagieren. Ja, wie soll ich das beschreiben? Die manche bemerken es nicht sofort. Und dann, wenn sie es dann sehen, dann was ist das denn? Und stehst du auf sowas? Und das hättest du mir doch sagen können und wie ekelig und sowas. Achso, die unterstellen dir, dass du so auf Kaviar-Spiele stehst. Ja, genau. kriegst ja ein ganz eindeutiger Rat von mir. Schnell zu einem Arzt und erzähle es. Ich meine, ich lebe ja so auf dem Dorf, das ist... Ja, dann fahr in die nächstgrößere Stadt, das ist doch kein Problem. Ja, also, wie gesagt, ich habe da keine andere Idee jetzt. Du musst erst mit einem Arzt das abklären, ob organisch irgendwas vorliegt. Und dann musst du zu einem Therapeuten, ganz einfach. Du kannst jetzt damit ja nicht dein ganzes Sexualleben kaputt machen. Hm. Mach das mal. Und wenn du beim Arzt warst und vielleicht irgendwelche Resultate mitgebracht hast, dann melde dich bei mir nochmal. Würde mich interessieren, was dabei rausgekommen ist. Hm. Ja? Alles ja, Gute. Ist okay, Domian. Schönen Dank. Tschüss. Henrik ist dran. 20 Jahre alt. Hallo? Ja. Hallo Jürgen. Hallo Henrik. Ja, mein Thema ist meine Behaarung. Deine Behaarung? Ja, du lachst jetzt vielleicht, ich habe ziemlich viele Haare auf dem Rücken und das ist ziemlich unangenehm. Beschreib dich doch erstmal so richtig. Du bist also wie ein Affe behaart. Also ich bin 1,86 groß. Also ein großer junger Mann. Ja. Also eigentlich relativ zufrieden mit mir. Ja, ja. Das ist halt die Haare. Ich bin jetzt 6 Jahre lang nicht schwimmen gegangen. Ja. Weil ich halt Haare auf dem Rücken habe. Wo sind die Haare? Also nur auf dem Rücken? Nee, auf dem Bauch und Brust eigentlich auch. Aber das ist ja eigentlich ja nicht gerade modisch, aber das ist nicht gerade abtönend für die meisten. Ist völlig normal, ne? Also viele Männer, viele Frauen stehen da drauf auf stark behaarte Männerbrüste. Ja. Aber mit dem Rücken ist schon ein Problem, ne? Ja, und ich meine... Halt, also wie stark ist denn der Rücken behaart? Ist nur die Schulter behaart oder wirklich der ganze Rückenbereich? Ja, es sind die Schulterblätter, da ist das meiste und es zieht sich dann runter bis zur Gürtellinie praktisch. Mhm. Und sind die Po-Backen auch behaart? Nee. Die nicht? Nee, also ein bisschen wohl, aber das ist, meine ich, nicht störend. Ja, und die Beine? Die auch. Aber auch noch im Rahmen des Normalen? Alles im Rahmen des Normalen. Mhm. Jetzt bist du deshalb schon nicht mehr schwimmen gegangen? Nee, also das ist mir ja, ich war gestern wohl schwimmen, aber dann eigentlich nur mit T-Shirt und dann ziemlich spät. Mhm. Hast du denn da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass Leute dich gehänselt haben oder dumme Bemerkungen gemacht haben? Also ich merke das bei mir, im Moment bin ich noch Schüler und die ganzen Freunde und Freundinnen oder so, also an sich leide ich da nicht drunter, dass die sagen, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben oder so, aber an sich mich stört das selber und wenn ich die anderen Leute sehe, das ist halt irgendwie was meine ich, ziemlich viele Leute haben, doch wo ziemlich wenig drüber sprechen. Also ich finde das sehr störend und ich kann die auch nicht abrasieren. Ich kann ja, erstmal ist es ziemlich, also muss man ja ziemlich gelenkig sein, um sich die selber abzuschneiden. Und ich meine, das ist dauerhaft ja auch keine Lösung. Dauerhaft ist es keine Lösung. Nur könnte man dauerhaft vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt rede, vielleicht ist das medizinisch gar nicht okay. Deswegen will ich dir auf jeden Fall auch raten, mal zu einem Hautarzt zu gehen, das mit dem zu besprechen. Auch man vielleicht, es gibt ja so Enthaarungscreme. Also ich habe mal in einer Talkshow gesehen, ich weiß es nicht mehr, wo es war, da wurde irgendein Gel da drauf gemacht mit irgendwelchen Elektroden oder so und dann habe ich gehört, dann sollen die wohl, glaube ich, 3 Jahre lang weg sein. Genau, also du solltest dich auf jeden Fall mit einem Hautarzt beraten, was es da so für Tricks gibt. Ich bin sicher, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die auch relativ harmlos sind und hautverträglich und was weiß ich, dass du da für gewisse Zeiträume zumindest deine Ruhe hast. Hm. Ich glaube nicht, dass das so ein gravierendes Problem ist, dass du da jetzt in tiefe Depressionen gestürzt werden solltest. Also das ist nicht, Problem, aber ich meine, ohne T-Shirt oder so ist nicht. Auch im Sommer Strand gar nichts. Mhm. Aber du hast noch nie mit einem Arzt geredet, ne? Ich war wohl mal wegen Akne bei einem Hautarzt, aber wegen sowas noch nicht. Mhm. Hast du eine Freundin gehabt schon mal, eine feste? Nee, hatte ich noch nicht. Hast du noch nicht? Deshalb? Das ist für mich, muss ich sagen, ist es in dem Sinne, ich hab Angst, mein T-Shirt auszuziehen, wenn egal, ob es ein Freund oder eine Freundin wäre, ich habe total Panik davor. Also ist ja schon dann ein gravierendes Problem für dich, ne? Ja, an sich, ich will mich jetzt nicht im Vordergrund stellen, ich will nicht sagen, dass ich hässlich bin oder so, aber ich meine, das ist doch was mich da insofern ziemlich bedrückt. Stell dir mal das Leben vor, nehmen wir mal an, es gibt jetzt irgendeine Methode, dass du von heute auf morgen befreit wirst von deinen Rückenhaaren. Wie würdest du dich da fühlen? Also das Erste, was ich machen würde, wenn schönes Wetter wäre, ich würde sofort irgendwo schwimmen gehen, in die nächste Badeanstalt. Das ist im Sommer oder so. Ich habe da panische Angst vor, dass die Leute mich, ich sag mal, ich habe ein ziemlich großes Selbstbewusstsein normalerweise, aber das ist doch irgendwas, wo ich nicht mit klarkomme. Warst du noch keinmal verknallt irgendwie? Ja, sicher, doch schon öfter. Aber es hat noch nicht irgendwie richtig mal gefunkt. Doch, gefunkt schon, aber ich bin dann irgendwann, dann block ich ab. Also es gab noch keinen körperlichen Kontakt mit einem Mädchen? Nee. Hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Ja, sicher. Das schon, aber du hast noch mit keinem Mädchen geschlafen? Nein. Und das kann wirklich sein, so wie du das jetzt darstellst, dass es damit zusammenhängt, weil du dich schämst. Das hängt damit zusammen. So, Henrik, du versprichst mir jetzt so schnell wie möglich, diese Woche vielleicht noch oder nächste Woche, ich weiß nicht, wo du wohnst, ob morgen auch Feiertag ist, zu einem Hautarzt zu gehen. Hm. Zum guten Hautarzt und das Problem mal zu besprechen. Und dann soll der dich aufklären, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ja, das werde ich tun. Ja, das hättest du schon längst machen müssen, Mensch. Brauchst du dich ja nicht schämen. Ja, ich denke immer, weil jeder normale Mensch sagt mir immer, ich soll die abrasieren. Und ich kann mir ja nicht jeden Tag die Haare abrasieren. Du sollst ja nicht zu jedem normalen Menschen gehen, sondern zu einem Hautarzt. Vielleicht gibt es ja da wirklich medizinische Tricks, wie man das loswerden kann. Okay? Ich werde es tun. Ja, alles Gute, viel Erfolg. Ja, vielen Dank noch. Tschüss. Und war super da. Ist super deine Sendung. Dankeschön, Henrik. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss. Julia, 20 Jahre alt. Hallo. Ja, Julia, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Gehst du ganz nah ans Telefon? Ich höre dich schlecht. Guten Morgen. Ja, das habe ich gehört. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin eine Hure und arbeite halt gezwungenermaßen. Du bist eine Hure? Gezwungenermaßen, wer zwingt dich denn? Ja, das ist halt mein Freund, also halt der Zuhälter, den ich habe. Wie lange geht das schon so? Seit Anfang Januar. Und was hast du vorher gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau. Hast du die abgeschlossen? Nein, habe ich nicht. Ich musste die abbrechen, weil ich diesen Mann halt kennengelernt habe und habe mich in ihn halt verliebt. Und dann war das so, dass ich so dumm und naiv war oder immer noch bin. Und dass ich dann mit ihm geschlafen habe und seitdem heißt es halt, ich gehöre ihm und ich muss ihn anschaffen. Ist dieser Mann ein richtig professioneller Zuhälter? Ja, der ist schon seit 18 Lebensjahr dabei und der ist schon etwas älter, ja. Wie alt ist er? 37. 37 und er hat mehrere Frauen am Laufen, wie man das so sagt? Er hat eine Frau, die auch für ihn arbeitet und ich halt auch. In welchem Rahmen? Wie arbeitest du? Arbeitest du in einem Bordell oder auf der Straße? Ich arbeite in einem Club. In einem Club. Und wie zwingt er dich dazu? Ja, das war halt reiner Zufall. Der hat halt, nachdem ich mit ihm geschlafen habe, hat er voll auf Liebe gemacht und hätte gemeint, er hat ein Bordell, ein Club und ich sollte mir mal da anschauen und ja, ich habe ihn halt geliebt und das war mir eigentlich egal. Und dann hat er halt vorgeschlagen, dass ich halt da arbeiten sollte und gut, er hätte dir noch sagen können, nein, ich mach das nicht. Ich wollte ihn nicht verlieren. Ich war halt so blöd und habe mich halt in ihn verliebt. Okay, und wie ist es aber jetzt? Ich wollte erst mal versuchen, da zu arbeiten. Mhm. Und wenn es mir dann nicht gepasst hätte, hätte ich aufgehört. Aber nach einer Weile ging das nicht mehr. Und da hat er halt zu mir gemeint, entweder muss ich halt 30.000 Mark auspacken oder wenn ich halt einen anderen kennenlernen sollte. Und dann muss er halt, also einen anderen Zuhälter und da werde ich halt verkauft an den anderen oder so. Also nochmal im Klartext, dir macht die Arbeit überhaupt keinen Spaß, das ist nicht dein Ding. Ich sage mal mittlerweile, gut, ich komme langsam damit klar, aber auch nicht, das ist nicht mein Ding und ich denke an meine Zukunft. Wie würdest du dir denn deine Zukunft am liebsten wünschen? Natürlich eine Familie, ein Mann, der mich liebt und der zu mir steht. Und aber der hat halt auch Liebe gemacht und da habe ich mir halt Hoffnung gemacht. Und wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, ich gehe, du kriegst von mir auch keine 30.000 Mark. Nein, das geht nicht. Was passiert denn dann? Ja, der hat zwar nicht genau gesagt, was er macht, aber ich würde auf jeden Fall schwere Probleme kriegen. Hältst du das für einen Bluff? Was? Meinst du, da steckt was hinter? Natürlich. Welche Probleme? Ich kenne ihn jetzt mittlerweile und der meint es auch völlig ernst. Hast du Angst da um Leib und Leben? Das auch, ja. Also ist für dich im Moment die Situation ziemlich ausweglos? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie die 30.000 Mark irgendwie herholen kann oder selber irgendwie. Wo willst du die herholen? Also mit den 30.000 Mark könntest du dich loskaufen quasi. Ja. Aber das ist halt schwer. Ich muss halt, sagen wir, mehr als die Hälfte ihm halt bezahlen. Und ich arbeite halt in seinem Club und der sieht, was ich verdiene. Und hast du mal man denkt ja, wenn man in so einer Situation ist, vielleicht über alle möglichen Sachen nach, darüber nachher einfach abzuhauen, vielleicht ins Ausland zu gehen. Das geht nicht. geht nicht. Warum nicht? Der wird mich finden. Der wird dich überall finden? Der wird mich überall finden. Warum findet er dich überall? Bitte? Warum? Verstehe ich nicht. Wieso kann der dich überall finden, wenn du dir was... Ich habe da viel zu große Angst, einfach so abzuhauen. Ich merke schon, dass du sehr viel Angst hast, ne? Ja. Die Angst ist so groß, dass... Dass ich das nicht riskieren möchte. Mhm. Was ist denn jetzt deine Überlegung? Also arbeitest du jetzt darauf hin, dass du diese 30.000 Mark eventuell zusammenkriegst? Das wird ziemlich lange dauern. Mhm. Also hast du dich damit abgefunden quasi, dass du jetzt erstmal weiterarbeitest so? Ja, ich soll sagen, es fällt mir zwar nicht so leicht, aber ich habe gelernt, jetzt mit der Zeit einfach abzuschalten, wenn ich mit einem Gast auf Zimmer bin. Mhm. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe hier mit Huren schon gesprochen, die wirklich ein ganz klares Verhältnis zu ihrem Job haben und die das gerne machen, das ist meine Arbeit. Du und die gut rüberkamen, gut klangen. Du klingst überhaupt nicht gut, du klingst sehr verzweifelt. Ja, ich habe auch große Angst. Ja. Und ich darf ihm keine Widerworte geben, sonst rastet er dann aus. Pass mal auf, Julia, ich möchte gerne, dass wir noch ein paar Worte Klartext miteinander reden. Jetzt geht die Sendung gerade zu Ende. Ja. Bitte leg auf und wir werden dich sofort gleich nochmal anrufen. Mhm. Ja, ist das in Ordnung? Ja, das ist kein Problem. Das machen wir jetzt gleich, ja? Mhm. Okay, leg mal auf. Tschüss, Julia. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen sind wir wegen des Feiertags in Nordrhein-Westfalen nicht da. Kein Domian. Aber in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Wo ein Feiertag ist, wünsche ich einen schönen Feiertag. Und dann bis Freitag. Macht's gut. Tschüss.